Laut Meldung des südkoreanischen Senders MBC hielten die Opfer der Sexualsklaverei aus verschiedenen Ländern der Welt am 5. November in Tokio, Japan, eine Versammlung gegen das unverschämte Verhalten der japanischen Regierung ab. Die von der japanischen Zivilorganisation Landesaktion für die Lösung der Frage der Trostfrauen der japanischen Armee veranstaltet wurde. Die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee aus Südkorea, Indonesien, Osttimor und den Philippinen nahmen daran teil. Die Teilnehmer entlarvten das Sexualsklavenverbrechen, das der japanische Imperialismus in der Vergangenheit beging, und behaupteten dabei, dass sich die japanische Regierung dafür entschuldigen und Entschädigungen leisten soll.